Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest und das bereits in der 32. Ausgabe. Heute wieder live aus Tel Aviv, aus dem Pressezentrum hier, wo der Eurovision Song Contest 2019 auch stattfindet. Mein Name ist Sascha Gottschalk. Und ich begrüße am anderen Ende der Leitung, an der langen Leitung, meinen geschätzten Kollegen Dennis Kranz in Rostock. Hallo Dennis. Hallo Sascha, schönen Gruß nach Tel Aviv. Ich habe erst gedacht, du wolltest am anderen Ende der Welt sagen, aber so weit sind wir jetzt nun auch nicht auseinander. Ne? Also naja, einige tausend Kilometer sind schon dazwischen. Ja, das stimmt. Ja, aber am anderen Ende der Welt bist du trotzdem nicht. Du bist ja sozusagen vor Asien oder in Asien und ich bin gespannt, was du so zu berichten hast, denn es ist ja ganz schön viel passiert in den letzten Tagen. Und was hast du denn uns so zu erzählen? Ich habe gelesen, du warst in, wie ist denn die Stimmung überhaupt gerade so in Tel Aviv? Also wie kommt das für jemanden rüber, der da gerade vor Ort ist? Also man ist ja am Anfang, wenn man hierher fährt, ist man ja doch ein bisschen beeinträchtigt so von den Besorgten aus dem Umfeld, so, ja, da willst du hinfahren und so weiter. Mhm. Und und irgendwie so 2-3 Tage denkt man dann auch immer so, na, steht da irgendwie jetzt in der nächsten Ecke irgendwo ein Terrorist? Also ich übertreibe es jetzt mal ganz, ganz stark. und jetzt irgendwie so dann nach 4-5 Tagen, oder ich bin ja jetzt auch schon fast 2 Wochen hier, ja. Ist es eigentlich so, wie wenn ich auch irgendwie in Palma irgendwie durch die Straßen gehe. Also die Leute haben ja hier ein ganz normales Leben und das ist natürlich in Gaza oder so ist natürlich irgendwie eine ganz andere Geschichte. Aber hier in Tel Aviv ist das halt, weil es halt auch eine sehr moderne Stadt ist. Also ich habe ja am Mittwoch war ich dann auch in Jerusalem, weil das habe ich mir irgendwie halt auch nochmal dann angetan. Habe auch einen relativ ernsten Termin dort wahrgenommen, war nämlich in dieser Gedenkstätte Yad Vashem. Das ist so eine Holocaust-Gedenkstätte. Ist eigentlich ein riesiges Areal. Sollte auch, glaube ich, jeder Deutsche und auch überhaupt jeder, der die Möglichkeit hat, irgendwo in Jerusalem mal Halt zu machen, dort auch mal hinzugehen. Mhm. Eintritt kostet das Ganze nichts. Höchstens, wenn du dir so ein Audioguide irgendwie mit dazu nimmst, was ich aber auch getan habe. Da sind natürlich einige Sachen auch so, die man schon aus der Schule irgendwie halt kennt. Das ist eben halt so ein bisschen auch die Einführung so in die Geschichte des Dritten Reichs und wie ist Antisemitismus begründet und so weiter. Der eine oder andere hat sich damit sicherlich auch schon mal beschäftigt, aber wenn man vielleicht gerade nicht aus Deutschland kommt und die deutsche Geschichte so vielleicht nicht so direkt kennt, da ist es natürlich auch nochmal eine schöne Einführung. Und ich glaube, ich will das jetzt auch gar nicht so breit auswalzen. Das soll ruhig jeder vor Ort selber sich mal angeguckt haben. Was ich aber an dieser Gedenkstätte wirklich sehr, sehr schön finde, die Namen werden halt in den Vordergrund gerückt. Also es werden auch exemplarisch eben halt auch Personen auch dargestellt, also weil man dann auch so, wo die dann halt irgendwie vielleicht auch erschossen wurden oder so, hat man dann halt private Bilder von denen in den Jacken gefunden und so weiter. Und dann hat man in dieser Gedenkstätte wirklich klein recherchiert, so was sind das für Menschen gewesen, die dort gelebt haben und so weiter. Und das macht es eigentlich so besonders, dass es nicht nur diese Zahl 6 Millionen Juden sind, sondern wirklich Leute, die halt Namen hatten und die ein Leben hatten und so weiter und Träume und so. Das ist schon sehr besonders. Und wer mal nach Israel kommt, der sollte sich unbedingt auch Yad Vashem irgendwie halt angucken. Ja, definitiv. Ich bin da mal so durch die Altstadt und so weiter gegangen, ist völlig anders als hier in Tel Aviv. Hier in Tel Aviv ist es halt dann schon so, wie man das bei einer Großstadt irgendwie halt kennt. Und diese religiösen Gegensätze, die sieht man, die spürt man nahezu in Jerusalem. Also da sind ja Juden und Moslems wirklich laufen nebeneinander her. Und also diese Spannung, die die kann man schon sehr, sehr wahrnehmen. Und das ist schon auch schon gleich was anderes. Man kann hier von Tel Aviv aus mit dem Bus ungefähr 50 Minuten nach Jerusalem kommen. Okay, kostet nicht lange. 16 Schekel, das sind glaube ich so 3 oder 4 Euro, das ist irgendwie... Oh, das ist aber günstig. Das ist in Ordnung, das kann man irgendwie gut machen, weil es hier ja, gut, es gibt hier auch einen Zug zwischen Tel Aviv und Jerusalem, aber so, man ist schon auf Busse irgendwie halt angewiesen und sollte es dann eben halt auch nicht während des Schabbats irgendwie machen, das ist ja in Jerusalem noch ein bisschen doller, also der geht ja jetzt heute Abend oder geht jetzt im Grunde genommen ja auch schon wieder los, bis morgen Abend, das ist in Tel Aviv nicht ganz so schlimm, aber in Jerusalem, da wird einfach, ich sag mal, Bürgersteige hochgeklappt und dann ist erstmal Feiertag, ne? Ja, ja, also das ist genau. Schon irgendwie. Aber ich bin sehr froh, dass ich hierher gefahren bin, weil ich habe jetzt so in der ersten Woche hier natürlich die Einzelproben mir angeschaut und jetzt in der zweiten Woche wirklich dann auch mal hier so ein touristisches Programm gemacht. Montag musste ich noch meine Tickets hier abholen. Das hat sich dann auch noch ein bisschen, also deswegen haben wir ja auch hier verschoben. Ich wollte ja eigentlich zu den Juryfinalen und dann habe ich auf meinem Ticket, wobei ich dann nochmal tatsächlich dann nachgefragt hatte, ich hatte eigentlich so ein Paket, wo man alle 6 Shows irgendwie drauf hat und nun stand da irgendwie drauf, dass ich Zutritt habe. Auf der Karte stand drauf, Zutritt zu den Shows 4, 8 und 12. Also wir haben ja hier diverse Rehearsals. Hier war jetzt zum Beispiel auch gerade um 14 Uhr, 13 Uhr eurer Ortszeit irgendwie halt. Da wurde gerade geklatscht. Ja, hier wurde gerade geklatscht. Und da habe ich so gedacht, na, ich weiß jetzt nicht, ob ich ins Juryfinale wirklich reinkomme und deswegen haben wir jetzt hier umdisponiert. Du konntest jetzt am Mittwoch nicht und jetzt machen wir halt eben eine längere Folge hier zu den zu der ganzen Geschichte hier vor Ort. Sehr schön. Du hast ja erzählt, es gab so ein bisschen Probleme mit den Tickets, ne? Du hast, also hat man ja eben, aber du, die auch zu bekommen. Das war ja wohl ganz, ganz bekloppt. Also zu bekommen, das ist die eine Geschichte, das ist eigentlich auch sehr, sehr ungewöhnlich bei einem ESC, weil eigentlich, wenn du Tickets bekommst, mitunter kannst du sie dir gleich sogar ausdrucken, weil du dann per Mail eine PDF von den Tickets bekommst mit so einem QR-Code drauf und alles ist geritzt. Oder aber, das war glaube ich in Wien so, dann schickt man dir irgendwie ein paar Wochen bevor der ESC losgeht, die Tickets ausgedruckt irgendwie mit so einem DHL-Express irgendwie halt nach Hause. So das ganz unterschiedlich. Hier war es jetzt, hier haben sie das dann so gewählt, dass man sich die Tickets hier sogar abholen musste. Also es gab irgendwie hier keinen, dass man hier ausdrucken konnte oder so. Das war so ein bisschen, das war hier so ein bisschen schwierig. Dann hieß es jetzt am Montag ab 12 Uhr könne man am Gate 7, das ist hier direkt an dem Eingang, wenn man dann praktisch nachher in die Halle will als Besucher, da kann man sich die dann abholen, sind dann bis 22 Uhr sind die Ticketschalter dann auf. Natürlich war um 12 Uhr erstmal gar nichts, also und von den Sicherheitskräften wusste auch erstmal keiner irgendwie, wo es hier Tickets zum Abholen gäbe. Naja, habe ich dann mal abgewartet, so um 12:30 kamen dann die Damen mit den Tickets unterm Arm und ja, es war nicht so ganz einfach. Was ich noch ganz witzig fand, so zum Thema Arbeitssicherheit, wir haben dann da so alle in der Schlange gestanden an dem Ticketcenter und dann haben so Installateure haben dann nochmal so Flutlichter an den Scheinwerfern oben angebracht und das so über unseren Köpfen so anmontiert, wo man so denkt, naja, wenn dir jetzt der Scheinwerfer aus der Hand fällt, naja, dann sind halt ein paar ESC-Fans dann irgendwie. Also das ist hier so, hier wird so eine, also die, so Perfektionismus, so wie wir es hier in Deutschland kennen, ist also nicht nur hier beim ESC, sondern auch überhaupt. Also wenn du mal in ein Café gehst und sagst, ich möchte gerne einen Kaffee haben, dann sind erstmal 3 Leute dabei, dir diesen Kaffee einzuschenken und alles so ein bisschen es dauert alles ein bisschen 3 länger. 3 Leute? Ja, jetzt mal so im übertragenen Sinne. Und also es geht nicht darum, dass alles perfekt ist, sondern sondern dass alles klappt. So, das ist so hier das Motto und ist dann halt so. Das andere ist natürlich tatsächlich mit den Tickets. Es gibt auch jetzt noch Tickets für das Finale. Also da haben sie sich tatsächlich ein bisschen verschätzt. Was? Weil die Tickets halt natürlich auch schweineteuer waren. Und was natürlich ein bisschen frech war, war dann halt, dass es jetzt mitunter dann auch Tickets für 50 oder 100 Euro irgendwie halt gibt. So für diese normalen Plätze. Und ich habe jetzt über unseren Fanclub sozusagen eigentlich jetzt an allen drei Abenden immer den gleichen Platz. Also das ist so wie Abo am Ohmsorg-Theater. Man kennt sich auch schon drumherum, wie wir jetzt alle zusammensitzen. Und wir sagen dann schon immer, ja, dann bis Samstag so. Ne? Also das ist auch irgendwie ganz nett. Aber sie haben halt teilweise auch Tickets verschenkt und so weiter, weil sie natürlich sich unglaublich verschätzt haben. Man kann ja im Fernsehen auch sehen, dieser Green Room, der ist ja separiert. Da sollte ja auch Publikum sitzen. Die haben sie jetzt kurzerhand erstmal rausgeschmissen. Und da sitzen jetzt wirklich nur noch die Künstler auf ihren Sofas und werden dann von den Hosts da interviewt. Das ist halt alles ein bisschen, also man hat so ein bisschen das Gefühl, naja, etwas überfordert sind sie halt schon mit der Veranstaltung. Das merkt man halt auch an der Show, ne? Also so, also ein bisschen, das ist teilweise, was, wie ich von dir ja vorhin auch gehört habe, es gab wohl teilweise auch bei der Proben schon wieder Probleme. Es musste dann natürlich Probe irgendwie verschoben werden und so. Das habe ich zumindest auch gelesen. Und das, von der Professionalität, wie man es sonst so gewöhnt ist, scheint es da echt große, große Probleme zu geben. Ja, die Jurys sind ja jetzt angehalten worden, sich nur auf die Musik zu konzentrieren, weil das eben halt alles so ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt ist. Also zwar Christa Björkmann ist halt da der Produktionsleiter, aber das sonstige Cast ist halt hier mit Leuten hier aus Israel gemacht. Also Besucher des ESC kennen ja den großen blonden Henrik von Zweiberg, der sonst immer das Stage Management gemacht hat, also dafür zuständig ist, dass rechtzeitig alles aufgebaut ist und dass nach den Postkarten alles wieder weitergehen kann und so weiter. Den sieht man hier diesmal nicht. Das muss vom israelischen Fernsehen hier tatsächlich mit eigenen Leuten passiert sein. Es gab so zwei, drei technische Proben noch einmal im Nachgang, so von Moldawien, auch von den Niederlanden. Also es sind einige Delegationen wohl nicht so ganz zufrieden damit, wie das hier alles abläuft. Das wird wahrscheinlich nochmal in der Reference Group mit Sicherheit auch nochmal diskutiert werden, dass das vielleicht tatsächlich beim nächsten, bei der nächsten Host City vielleicht wieder ein bisschen anders sein muss. Vermutlich, und auch bestimmte Kontingente und wahrscheinlich auch über die Ticketpreise wird sich unterhalten werden müssen. Das hat, ne, weil die auch so teuer waren und jetzt eigentlich rausgeschmissen werden. Also es wird noch spannend und also ich war ja dieses Jahr ein bisschen schmerzfrei, also weil ich auch schon so weit alles gebucht hatte und dann hieß es dann, man kann es ja tatsächlich mal sagen, 800 Euro für diese 6 Tickets. Und ich muss sagen, das ist das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Also diese Fanpakete, wenn man im Fanclub ist, die da so ausgehandelt werden, dann halt mit der Host City, liegen so bei 350 bis 400 Euro. Das ist dann auch in Ordnung, muss man immer sagen. Das sind eigentlich für 6 Shows. Also das ist schon noch in Ordnung. Aber alles, was darüber hinausgeht, werde ich auch in den nächsten Jahren auch tatsächlich nicht machen. Also weil das ist dann wirklich, das kann auch eine noch so perfekte Show im Grunde nicht reißen, dass man sich das irgendwie halt abgeguckt hat. Also das ist ein bisschen enttäuschend. Ja, das glaube ich gerne. Also wenn man so viel Geld da in die Hand nimmt und dann gibt es auch noch technische Probleme. Also gut, die merkt man als Zuschauer so, oder auch dann, wenn man dann bei den richtigen Halbfinals oder Finale, beim Finale ist, dann merkt man das vielleicht auch gar nicht so, aber es ist trotzdem schon ganz schön heftig, wie viel Geld man da in die Hand nehmen muss, um halt diese Show zu sehen, und dann funktioniert noch nicht mal so alles so richtig. Ne? Das ist schon enttäuschend. Naja, es ist halt sowieso schon immer sehr teuer. Also ja. ich würde mal so anvisieren, dass ich so bei 1500 bis 2000 Euro eigentlich jedes Jahr immer hier so weggehe. Man ist ja dann auch eine Weile, man macht auch selber auch ein touristisches Programm. Also ich gehe ja nicht immer nicht nur in die Halle, sondern gucke mir dann natürlich auch so drumherum das irgendwie halt an. Und wenn so ein Posten dann nochmal oben drauf kommt, das ist natürlich ganz schön heftig. Und so in diesem Fall jetzt hier nach Israel fliegen, die Flugkosten sind ja dann auch ein bisschen höher. Also das muss schon auch alles ein bisschen so in so einem Rahmen bleiben. Und ein bisschen, finde ich, sollte man sich da auch schon an die Fans ein bisschen halten, die das Ganze natürlich auch so ein bisschen tragen. Also die machen ja letztendlich die Show dann auch aus. Ne? Genau. Ja, es ist jetzt ganz schön viel passiert in den letzten paar Tagen und wir hatten das erste und zweite Semifinale. Genau. Und ich glaube, wir haben noch ein bisschen was zu diskutieren darüber, denn wir haben auch getippt. Ne? Mhm. Und es ist, einige Sachen sind nicht, jetzt sag mal, beim ersten Halbfinale zu zwei Dritteln so eingetreten, wie wir es prophezeit haben. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, wir haben eine Folge gemacht, We Decide 1 und 2 und einmal am 30.03. und einmal am 4. April. Die könnt ihr auch gerne nochmal nachhören, was wir dazu gesagt haben. Und wir haben nicht jetzt so eine reine Songbewertung gemacht, sondern wir haben uns einfach vorgenommen und gesagt, ja, wer kommt denn wirklich weiter und haben diese Titel irgendwie besprochen. Genau. Im ersten Semifinale war es nicht ganz so schwer, weil das eher ein bisschen schwächer war. Vielleicht mal vorweg einmal kurz geschickt, können wir ja beide mal so, ich aus der Halle, du aus vor dem Fernseher. Wie ist dein Gesamteindruck irgendwie aus Deutschland so gewesen von beiden Shows? Ganz gut. Also die erste war ja mit Intervall-Act, beziehungsweise mit Anfangs-Act von Netta. Das zweite Halbfinale beging ja gleich irgendwie los. Ne? Da war ja nicht irgendwas Großartiges davor. Der Intervall-Act war ein bisschen anders im zweiten Semi. Das war ja so eine Band, die so ein bisschen ein Menschen mit Behinderung, die dort aufgetreten sind, die sehr, sehr gut gesungen haben, muss ich sagen. Also ansonsten kam das sehr, sehr gut rüber eigentlich. Die Moderatoren scheinen auch ganz gut drauf zu sein. Also manche Witze sind jetzt nicht ganz so, kommen jetzt nicht ganz so rüber, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Aber ich finde es okay gemacht. Ich finde es auf alle Fälle von dem Englisch besser als zum Beispiel in der Ukraine. Also ein bisschen, in der Halle ist es so ein bisschen so, dadurch, dass das der Green Room in einem anderen Pavillon irgendwie halt ist, also weiß ich, wie weit das hier ist, 500 Meter oder so irgendwie voneinander entfernt, nimmt es natürlich ein bisschen was von der Stimmung. Die Schalten gehen dann ja immer relativ lange. In der Zeit machen ja manche Länder auch ihre Werbung. Und dann ist natürlich erstmal in der Halle erstmal so, ja, die Stimmung geht jetzt nicht in den Keller, aber es ist so dann alles sehr ruhig und so weiter. Und in den letzten Jahren, als der Green Room halt immer mitten im Geschehen war, waren die halt dann doch irgendwie alle immer so ein bisschen mit involviert und es wurde dann auch mitunter auch gejubelt, wenn dann so der ein oder andere Favorit auch interviewt wurde. Und das ist so ein bisschen, das geht dem Ganzen so ein bisschen ab. Und eigentlich finde ich es auch immer so ein bisschen schwierig, so viele Hosts auf der Bühne zu haben. Das diesmal vier sogar, ich finde, gut, das ist natürlich immer, zwei sind halt im Green Room, die anderen beiden dann in der Halle bei den Zuschauern. Aber ich finde immer so zwei reichen eigentlich. Also wenn dann letztendlich da auch einer in der Halle und einer im Green Room, würde das auch reichen. Also so war das irgendwie, das ist so ähnlich auch so wie in Wien. Also das fand ich auch völlig zu doll vollgestellt. Oder letztes Jahr auch in Lissabon. Also da hätte man auch auf zweien der Damen auch wirklich gut verzichten können. Also und nicht jede ist ja so professionell, dass es dann auch wirklich, es ist ja alles einstudiert. Das geht gar nicht anders. Du kannst nicht bei so einem ESC wirklich irgendwie spontan jetzt irgendwas noch sagen. Nee, das ist alles halt durchgetaktet. Genau, also. Und dann muss es natürlich jemand können, der das so vorträgt, als wäre ihm das jetzt gerade so eingefallen. Und da ist halt dann irgendwie, ich muss gerade mal gucken, wie heißt der eine, der da der Eris Tal zum Beispiel, obwohl der auch hier ein langjähriger Moderator in Israel ist. Also den fand ich dann doch auch sehr hölzern irgendwie auch dabei. Also die beiden Mädels sind halt ein bisschen was zum Gucken. Sie machen es halt alle wirklich sehr, sehr gut, aber so ein bisschen von der Stimmung her ist es nicht so. Aber ich merke halt auch so, es ist halt in der Halle, es kommt im Fernsehen, glaube ich, sehr gut rüber, aber ja, in der Halle ist es so ein bisschen so, ja, also die Akustik ist... Da sieht die Bühne auch besser aus irgendwie. Und die Akustik ist auch nicht so doll, wenn du in der Halle sitzt. Also es kommt auch, glaube ich, ein bisschen drauf an, wo du sitzt. Aber jedenfalls bei mir, ich verstehe teilweise manchmal die Interviews gar nicht. Also ich habe es jetzt dann heute Morgen mal so ein bisschen nachgehört, irgendwie auf eurovision.de. Da kann man ja die vollen Fassungen nochmal sich angucken, auch mit den Kommentaren von Peter Urban. Und da habe ich dann auch so manches irgendwie erst so auch festgestellt, ja. Aber ja, das ist halt heutzutage auch so ein bisschen so, es ist halt alles mehr so auf die Fernsehsendung abgestellt. Genau. Dass die Zuschauer vor Ort, dass die Zuschauer vom Fernseher wirklich was davon haben und weniger die Zuschauer in der Halle, ne? Ja, das sieht man ja auch bei Australien zum Beispiel, die ja eine Weltkugel einblenden, die sieht man überhaupt nicht in... Die gibt es nicht, die wird ja nur eingeblendet, diese halbe Weltkugel. Und das sieht man als Zuschauer in der Halle ja nicht. Das sind nur so schwarze Abdeckungen über diese Pendel, die sie benutzen. Also man muss halt schon echt dann auf diese kleinen Displays, ich habe das ein bisschen gesehen, es gibt gar nicht so viele. Es gibt zwar einige, aber es gab kleinere Displays nur, wo man das Fernsehbild auch ein bisschen sieht. Ja, bei mir ist es ein bisschen doof. Ich sitze links von der Bühne. Ja. Und habe dadurch ein bisschen Sichtbehinderung durch diese eine Treppe. Und wenn ich dann nach oben gucke, das sind keine Fernsehmonitore, sondern das sind so mit Beamern, so Projektionsflächen, die von Beamern bestrahlt werden. Ja. Und wenn ich hochgucke, auf dem einen Bildschirm, der da so direkt ist, irgendwie, dann sehe ich das eben halt so spiegelverkehrt. Und ja, und da ist es ein bisschen schwierig, muss ich dann morgen mal gucken, am Samstag mit den Punkten, ob ich die dann wirklich, muss ich mal gucken, ob ich die dann auf dem Handy mir einblende oder so. Das ist ein bisschen schräg. Was mir noch einfällt, was mir ganz gut gefällt, sind die Postkarten. Also die Einspieler. Ja, die sind cool, ja, die sind cool gemacht. Ne? Also jeder Künstler tanzt irgendwie mit einer Tanztruppe. Also das haben die ganz gut gemacht. Auch die Einblendung der Länder, der Flaggen finde ich cool gemacht. Ne? Das hatte ich ja auch vorhergesagt, dass diese Dreiecke dann als Projektionsfläche für die Flaggen genutzt wird. Mhm. Ich finde das nämlich ziemlich gut gemacht. Ich glaube, die einzige Performance, wo die Dreiecke auch nochmal wirklich in die Performance eingebaut worden sind, war bei Österreich. Ne, die waren dann so irgendwie angestrahlt oder irgendwie auch projiziert mit dem Lichter da drinnen. Das sah cool aus. Nee, ich glaube, bei Ungarn war das, glaube ich, auch, dass sie da, also das sind so kleine Dreiecke und da gibt es so ein größeres Feld, das kann man runterfahren. Genau. Und dadurch hat man dann so ein bisschen so eine gebogene Optik so auf die Dreiecke. Und das ist tatsächlich irgendwie ganz gut gekommen. Ich habe sowieso so ein bisschen den Eindruck, dass... Die Bühne von Florian Wieder auch ganz anders geplant, also beziehungsweise, dass das mit den Sitzplätzen gar nicht so eng gedrungen irgendwie geplant war. Dadurch, dass die Halle dann doch relativ klein war, haben sie Bühne und die Sitzflächen so ein bisschen eher zusammengeschoben. Deswegen haben da wirklich einige Leute, ich habe da noch einigermaßen Glück, es sind noch Leute, die noch weiter links sitzen, die gucken eigentlich direkt auf diese Treppe, die sehen eigentlich so gut wie gar nichts. Es gibt auch noch unten etwas weiter rechts wieder von mir, da steht dann der große Kamerakran, da ist dahinter auch nochmal so eine ganze Sitzfläche. Die Leute sehen eigentlich auch fast nichts, weil andauernd der Kamerakran natürlich hin und her schwenkt. Schön. Also das ist natürlich auch alles nicht so ganz gut überlegt gewesen. Also und wie gesagt, dadurch, dass die Leute da tatsächlich auch teilweise sehr viel Geld für so eine Karte ausgegeben haben, Also ist das natürlich schon irgendwie sehr, sehr erstaunlich. Ja, man muss halt auch irgendwie was sehen können, ne? Das wäre schon schön. Also wenn man Platz hat, wo man nichts sieht, dann ist das echt, dann ärgert man sich wahrscheinlich auch sehr, dann überlegt man sich das zweimal, ob man das nochmal macht. Ja. Ja, zumindest, dass man dann irgendwie ab einer gewissen Summe dann einfach Stopp macht, ne? Und sagt, nee, dafür ist es mir dann nicht mehr wert. Also das ist halt wirklich, also. Die hätten es ja auch irgendwie deklarieren können, dass man sagt, das sind Plätze mit Sehbehinderung oder so, also mit Sichtbehinderung so. Ja. Und das ist halt schon ein bisschen schade, dass man das nicht getan hat. Ja. Dann starten wir doch mal ins erste Halbfinale. Erste Halbfinale, genau. Ja. Also wir haben weiter, wollen wir erstmal mit denen über die reden, die nicht weitergekommen sind. Ja. Ich glaube, das ist, also unter anderem Montenegro ist nicht weitergekommen, aber ich glaube, das war sehr erwartbar. Also der Song, der so ein bisschen wie Ralf Siegel klang, war irgendwie logisch, dass sie nicht weiterkommen. Für mich. Ja, das auch. War so, und wir laufen uns alle wild um und so weiter und wir sind so ganz lustig, weiß gekleidet, der ältere Herr mit dem Cello, den wir aus dem Clip kennen, war ja nicht mehr dabei, weil sonst wären es glaube ich auch 7 gewesen, es sind ja schon glaube ich 6 irgendwie. Also ich glaube, das war tatsächlich erwartbar. Es hätte mich jetzt tatsächlich gewundert, wenn das geklappt hätte. Also insofern war das, ja. Bei Finnland ist es wahrscheinlich ähnlich. Darude mit Look Away. Der gute Mann ist auch rausgeflogen. Mit Sebastian Reimann war auch erwartbar. Ich fand die Performance auch ein bisschen schräg, weil das so oft hin und her, die Kamera Einstellungen waren immer so hinher. Man wusste überhaupt nicht, wo man hingucken sollte. Also es war irgendwie, der Schnitt von der ganzen Vorstellung war ein bisschen seltsam. Also auch die Performance war irgendwie komisch mit dieser Tänzerin dann auf diesem Podest und diese Displays und es war irgendwie nicht rund. Es hat irgendwie nicht gepasst auf der Bühne so. Ja, ich finde es ja sowieso immer so ein bisschen albern. Letztes Jahr hatte das ja Polen auch mit einem DJ und der dann nur so tut, als wenn er da jetzt irgendwie, Darude hatte glaube ich ein Keyboard irgendwie. Ja, es ist irgendwie und der Reimann hat nun auch nicht so doll gesungen, also insofern fand ich jetzt auch, erwartbar rausgeflogen, ne? Ja, Polen ist leider, muss ich sagen, auch rausgeflogen. Tulia mit Fire of Love, Palisi, die vier Mädels, die eine sehr, sehr interessante Kostüme anhatten, eine Drehbühne. Eine Drehbühne hatten und leider sind die Damen rausgeflogen, obwohl sie es gut gemacht haben, fand ich. Also das hatte ich gar nicht erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, die kommen weiter. Ja, ich fand es ein bisschen diese Schleier, die sie dann irgendwie über ihrer Tracht hatten. Und sie sahen in der Tracht auch alle so ein bisschen sehr dicklich aus. Also da müssen sehr viel Kilo an Stoffen irgendwie übergeworfen worden sein. Also das fand ich ein bisschen schräg. Aber als ich das heute Morgen auch nochmal nachgeguckt hatte, irgendwie, ich fand die Performance wirklich auch sehr, sehr schön, sehr stimmig. Die haben übrigens auch irgendwie tatsächlich so auf den Punkt jedes Mal, ob nun Probe oder in Live-Shows oder so. Und insofern war das wirklich eine gute Geschichte. Aber gut, irgendein Tod stirbt ja doch irgendwie jeder, ne? Also das ist halt dann schon irgendwie immer ganz wichtig, ja. Der Belgier, Elliot, Wake Up, der gute Mann mit der Trommel, der gute Mann mit der Trommel im Hintergrund, die man nicht wirklich verstanden, warum gab es da Trommeln. Er hatte eine Fallschirmspringerjacke an. Hat auch keiner so ganz verstanden. Wake up wahrscheinlich, weil man runterfliegt oder so, keine Ahnung. Also es war ein bisschen schade, dass der gute Mann da so aufgetreten ist, weil man hätte, glaube ich, aus der Performance ganz gut was machen können, auch wenn das Lied jetzt nicht ganz so stark war. Also er ist ja noch ein bisschen jünger, ist vielleicht auch tatsächlich noch ein bisschen so eine gewisse Unerfahrenheit auch so dabei gewesen. Er hatte, glaube ich, in den Proben sogar noch die Jacke zugehabt und dann da sah es wohl noch ein bisschen schlimmer aus. Peter Orban hat, glaube ich, gestern irgendwie gesagt, seine Mutti hätte ihm irgendwie eine zu große Jacke gekauft, ne? Ja, genau. Also genau. Insofern, ja. Nächstes Mal besser. Vielleicht nächstes Mal besser. Das wurde auch schon angekündigt. Es wird wahrscheinlich jemand wieder intern ausgewählt. Da bin ich mal gespannt, wer das dann sein wird. Die suchen auch schon wohl. Georgien. Ja, der Georgier. Otto Nemzades. Keep on going. Der hat gut gesungen, fand ich. Mhm. Ich glaube, die Performance war auch ganz gut, aber ich glaube, das war einfach zu viel, weil es war auch sehr viel. Also der hatte so einen wütenden Charakter da irgendwie auf der Bühne, hat ein bisschen Angst, der springt einen an. Ja, wahrscheinlich war es einfach nicht ganz der Geschmack des Publikums und der Jury, deswegen ist er rausgeflogen. Ja, also, Georgien geht ja immer mit so einem gewissen Anspruch immer auch in den ESC rein. Ja, und das war, glaube ich, auch dieses Mal wieder genau so eine Nummer. Und irgendwie, irgendwie packen sie es nicht. Irgendwie ist es dann doch für den allgemeinen europäischen Geschmack, wie wir schon vorhin gesagt haben, für die Hausfrau in Baku und die Heike in Wuppertal war es. Wobei wir Deutschen ja nicht abstimmen durften am Dienstag. Nee. Aber Also wer sein Ding natürlich ordentlich durchgezogen hat, war dann Conan aus Portugal. Genau. Da habe ich dann so gedacht, ja gut, ist nicht meins, aber er zieht sein Ding durch. Und das fand ich dann auf der anderen Seite auch schon wieder sehr, sehr bemerkenswert. Also das Publikum ist auch ziemlich abgegangen. Also die waren da tosend da unterwegs, aber... Für mich, weil er hat. Ich glaube, wenn man das erste Mal diesen Song sieht und diesen Sänger sieht, dann glaubt man, glaube ich, wollen die uns verarschen? Also sozusagen, ja, also was soll das sein? Also, das war irgendwie nichts, was irgendwie man verstanden hat. Ja, und deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht weitergekommen. Weil über ein Lied über Telefone oder über Smartphones so zu singen, das war so skurril, dass man sich gefragt hat, ey, was macht der da? Also ja, es waren halt alle möglichen Musikstile zusammen in einem. Und für die einen ist es eben halt auch wirklich hervorragende Musik und die anderen können damit nichts anfangen. Also wir haben es allerdings auch drin gesehen, weil wir da so den Fanpleasure irgendwie dabei auch gesehen haben. Hat aber auch nicht gereicht. Wir hätten gerne noch Ungarn gesehen. Genau, wir hätten Ungarn noch gesehen. Und Polen noch. Also insofern ist es halt nicht so gekommen, wie wir eigentlich dann gedacht haben. Aber die anderen sieben, die sind... Ich meine, ist keine schlechte Quote. Also insofern haben wir uns da, glaube ich, auch... Also wer uns dann jetzt überrascht hat, der weitergekommen ist, unter anderem Estland. Ja. Also ich hätte niemals gedacht, dass... Victor Krone oder Victor Krone, wie man auch immer das aussprechen will, mit Storm weiterkommt, weil da war stimmlich in diesem ersten Semifinale nicht besonders gut. Es war schief, ich weiß auch nicht, also ich konnte mit diesem Lied nichts anfangen und ich finde es auch ein bisschen fragwürdig, dass die Esten einen Schweden genommen haben, der schon bei Melodiefestivalen durchgefallen ist. Mhm. Also deswegen, muss man echt sich fragen, warum ist der weiter? Hat das irgendwas mit der Performance zu tun? Ich fand die auch nicht besonders gut, weil irgendwie die Gitarre wurde hingenommen, wurde weggelegt und er hat ja auch nicht wirklich gespielt. Also es war so ein bisschen Kuddelmuddel für mich, aber das schien wohl dem Publikum und den Jurys gefallen zu haben. Ja, das auf jeden Fall. Also stimmlich hat er mich auch überhaupt nicht überzeugt. Also dass der Melodiefestivalen auch in den Vorrunden nicht weitergekommen ist, das ist stimmlich auch wirklich unter aller Kanone. Ja. Also insofern ist das, ja, also hat mich auch sehr, sehr gewundert. Wer mich auch gewundert hat, war Serbien. Das haben wir ja, glaube ich, auch nicht so vorausgesehen. Genau. Obwohl sie gut gesungen hat, muss ich sagen. Gut gesungen, aber eigentlich das, was man aus dem Vorentscheid irgendwie halt kannte. War es auch ein bisschen anders schon. Ne? Es sah wirklich aus, als hätte sie so eine Art Kruna, ist ja auch Sturm, ne? Wind irgendwie. Das sah schon cool aus. Also es hat schon irgendwie gewirkt, dieser riesige Tornado oder was das im Hintergrund war auf der LED-Wand. Das hat alles irgendwie, auch mit dem Nebel und so, das hat irgendwie gepasst. Also es war eine gute Performance und gesanglich konnte die das auch richtig gut. Also das muss man ihr mal lassen. Ne? Also wahrscheinlich hat man die Qualität da gewählt. Ja, wer mich ja absolut mittlerweile umgehauen hat, ist ja Australien. Ja. Kate Miller-Heidke. mit Zero Gravity. Der Fernsehzuschauer kann ja am Anfang gar nicht so wahrnehmen, was sie da macht. Sie ist auf so einer, ich sag jetzt mal ganz plump, Gummistange irgendwie oben festgeschnallt und pendelt mit zwei weiteren Tänzern auf der Bühne hin und her. Man sieht am Anfang auch gar nicht unten, dass sie da so auf so Stelzen irgendwie halt dann so hin und her wankt. Und es ist eine hervorragende, also man muss mal auch dazu sagen, in so einer luftigen Höhe hin und her zu pendeln und dann dabei und dann auch so noch zu singen. Also da muss schon jemand sehr langjährige Gesangserfahrung haben und das auch wirklich können. Und für mich ganz heißer Favorit. Also neben dem ganz üblichen Niederlande, zu dem wir ja nachher noch kommen, das könnte ein ganz heißer Favorit werden. Vielleicht ein kleiner, sagen wir mal so, kein Geheimtipp, aber sie wird, glaube ich, mitgehandelt jetzt. Also ich glaube, der zweite Platz ist, glaube ich, locker drin. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wahrscheinlich hat sie sogar auch das erste Halbfinale sogar gewonnen. Das weiß man Wenn die Finalergebnisse auch bekannt sind, dann werden ja auch die Ergebnisse des Halbfinals bekannt gegeben. Vorher weiß man immer nur, welche Länder weitergekommen sind. Es soll ja in diesem Semifinale, in dem ersten Semifinale sollen ja 2 Punkte nur Abstand zwischen Platz 10 und Platz 11. Also Platz 11 sind ja die Plätze, die rausgefallen sind. Also auch das Anrufen ist ganz, ganz wichtig. Das entscheidet schon noch über Sieg oder Niederlage eines einzelnen Künstlers. Und vielleicht so als Einschub, ich hatte da gestern gerade nochmal Irving Wolter auch nochmal dazu befragt, ob es denn wirklich eigentlich solche generellen Absprachen gibt, wenn Australien wirklich gewinnen würde, dass da schon in der Hinterhand ein anderes Land irgendwie zur Verfügung steht. Und er sagte, da würde es dann wahrscheinlich auch nochmal zu diversen Verhandlungen kommen. Also es wird mit Sicherheit nicht in Australien stattfinden. Dafür wird es dann auch wahrscheinlich zu teuer. Aber Australien würde das dann in irgendeinem europäischen Land austragen. Ich habe schon was gelesen dazu. Kate Miller-Heidke hat ein Interview oder irgendwie eine, ich habe eine Meldung gesehen, dass sie das gerne in London hätte. Also in Großbritannien das gerne durchführen würde, wenn es denn dazu kommt, dass sie gewinnt. Also das wäre spannend. Hätten denn die Briten zumindest mal wieder ein ESC? Aber ich glaube, der Brite, werden wir mal gucken, wie gut er abschneidet, aber das wäre mal interessant. Im Raum steht auch Berlin, es wird auch immer wieder Berlin genannt, also auch Deutschland wird immer wieder genannt als Partner für den Austragungsort. Also da sind wir gespannt. Sie muss aber erstmal gewinnen, bevor wir darüber weiterreden. Ja, denn abgesehen von, dass die Deutschen natürlich gut organisieren können, ist es natürlich auch die zentrale Lage. Ne? Also wenn man den dann nach Deutschland verlegt, könnten sehr viele über einen sehr relativ einfachen Weg wirklich auch zum ESC kommen. Und das natürlich dann auch, es gehen ja auch diverse Flieger nach London, so ist es ja nicht. Also London wäre auch okay. Ich glaube, die Briten würden das auch hinkriegen. Da meint aber nicht mal keinen. Ich weiß nur gar nicht, ob sie es dann tatsächlich wollen. Also der Wille der BBC ist ja nicht so groß, unbedingt dieses Ding da auch auszutragen. Also insofern wäre es dann die Frage, ob es dann irgendwie halt so bleibt. Ja, gibt es noch irgendwelche Highlights aus dem ersten Semifinale? Tschechien hat mich überzeugt auch, fand ich. Die haben das gut gemacht, die Jungs. Lake Malawi, Friend of a Friend. Das war, hatte irgendwie das Gefühl bei dieser Performance, dass es eher ein Konzertauftritt war. Ja. Also ich hatte nicht so das Gefühl, ich gucke jetzt den ESC, sondern ich schaue ein Lake Malawi-Konzert. Und das war irgendwie cool. Also das fand ich irgendwie, hatte ich so auch noch nicht, dass ich das Gefühl hatte, das ist ja cool, diese Jungs sind cool, die haben Spaß auf der Bühne und die nehmen das ganze Publikum mit, das war ja auch so, also ich glaube auch sie werden eine ganz gute Platzierung machen, weil die waren ja in den Wetten leider auch ziemlich unter der Kandare liefen sie, ja, sie waren überhaupt gar nicht fürs Finale vorgesehen, also ich gönne das den Jungs, also hast du doch jemanden, der dich noch so überrascht hat, dass er jetzt dabei ist eventuell? Ja, also wer mich wirklich überrascht hat, ist Serhat. Also das war ja wirklich unter aller Kanone. Also A, hat er ja keinerlei Timing-Gefühl gehabt. Also ich habe jetzt hier auf den Monitoren lief jetzt gerade auch noch das Rehearsal sozusagen vom Jury-Rehearsal, was heute Abend stattfindet. Da war es ein bisschen besser, aber er ist super sympathisch und so weiter. Aber also singen, das ist ja mehr Karaoke, was der macht. Also dass der weitergekommen ist, wahrscheinlich hat es tatsächlich was gebracht, dass San Marino in vielen Ländern sehr viel Promotion gemacht hat, dass er irgendwie sich dadurch auch ein bisschen bekannter gemacht hat. Ich glaube, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund. Aber ansonsten hat mich das null überzeugt. Also ganz ehrlich, das war so. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass Island auch dabei ist. Also das war so. Das war aber zu erwarten. Der Sänger, der, das habe ich jetzt vorhin gerade bei Facebook noch gesehen, der kann ein bisschen Deutsch. Den haben sie in der Bild-Zeitung irgendwie bei Bild Online interviewt. Seine Großmutter ist Deutsche und er hat als Kind anderthalb Jahre mal in Berlin gelebt und konnte ganz gut Deutsch, wobei er selber sagte, er möchte gerne noch ein bisschen perfekter reden, und er selber ist ja irgendwie Nachrichtensprecher beim isländischen Fernsehen. Ja. Deswegen hat ja der Peter Orban auch nochmal diese Zamperoni-Vergleich da irgendwie gemacht. Das hat aber nicht ganz gepasst, fand ich, aber gut. Ja. Fand ich ein bisschen seltsam, die Vergleich, aber gut. Ansonsten haben sie so guten Auftritt hingelegt, fand ich. Es war ganz schön erschreckend auch so, ne, für viele, aber es, ich sag mal so, ich kann mir jetzt, also das ist der, glaube ich, der Underdog im Finale, Island. Ich glaube, wenn Island gewinnt, dann bricht die Hölle auseinander sozusagen, also im positiven Sinne. Also das ist wirklich, glaube ich, der Underdog im Finale. Ja, yeah. Also wenn die gewinnen sollten, was ich jetzt nicht unbedingt glaube, aber wenn die gewinnen sollten, dann geht's richtig ab. Ich glaube, die Isländer würden ausrasten, wenn sie den ESC bei sich in Island austragen dürfen. Ja. Ja. Ja, dann gehen wir doch mal ins zweite Halbfinale. Genau. Weil es da vielleicht ein bisschen dichter ist, kümmern wir uns da mal ein bisschen um die, die weitergekommen sind. Mhm. Nordmazedonien. Tamara mit Proud. Damit habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so gerechnet, weil ich den Auftritt jetzt nicht so spannend war. Sie hatte ein Spiegelkabinett auf der Bühne. Mhm. Ähnlich wie es der Russe ja auch hat, ne? Bloß, dass er da sozusagen LED-Wände hat, die dann für ihn dann nochmal bespielbar sind. Aber ja, das ist beides. Das ist irgendwie, es sind einerseits Spiegelflächen und andererseits sind die so LED bespielt. Ja. Und dann hat er noch diese eine Kabine, wo dann halt so das Wasser dann so die Scheiben runterläuft. Aber erstmal bleiben wir bei Nordmazedonien. Ja, ne? Die hat ja auch was Ähnliches gehabt. Also sie hat auch so Spiegel gehabt. Ich fand es okay gemacht, aber mich hat es gewundert, dass sie weitergekommen ist. Ja, sie hat aber eine gute Stimme. Also das ist schon sehr besonders. Und der Song ist auch nicht so schlecht. Also ich glaube, da hat so ein bisschen der Zuschauer honoriert, dass es so dass es mal so ein normaler Song irgendwie halt so ist. Aber wie gesagt, es war sehr ähnlich mit Russland. Zuerst war ja Russland, ich glaube, ein paar Nummern später kam dann Nordmazedonien. Und das war schon sehr ähnlich. Gut, Sergei hatte jetzt kein grünes Kleid an, aber es war jetzt schon sehr, sehr ähnlich. Da hieß es ja auch erst, sie sollten dann was anderes machen, so auf Druck der russischen Delegation. Aber haben sie ja wohl irgendwie dann doch nicht gemacht. Was sollten sie sonst auch anderes tun? Aber das war halt so, ja. Tja, der Favorit, der gerade auch groß gehandelt wird, Duncan aus den Niederlanden mit Arcade. Ich habe das im Fernsehen gesehen und ich war sehr, sehr beeindruckt, wie er diese Stimmung in der Halle mitnimmt und dieses Gefühl, was er da so rüberbringt. Also das war schon sehr, sehr heftig. Das Publikum ist auch teilweise ausgerastet. Und ich hatte für mich das so ein bisschen das Gefühl, wie du das gerne nennst, diese Eurovision-Moment. Irgendwie war das so nicht perfekt, aber auch nicht zu perfekt. Und es war irgendwie eine Stimmung bei dieser Performance, weil sie so schlicht ist, dass dieser Song irgendwie was transportiert hat, was irgendwie berühren musste. Also ich weiß auch nicht. Also der kann stimmlich, liefert er so gut ab, dass er, also das war schon nicht, also es war schon irgendwie, seinen Favoritenstatus hatte er da durchaus, hat er durchaus gerecht geworden, ne? Ja, er liefert halt ab. Also ich habe ja auch diverse Durchgänge mal von den Einzelproben von ihm auch mal gesehen und jedes Mal liefert er gleich ab. Also da ist nicht mal irgendwie ein Patzer oder die Stimme, die mal irgendwie ausbricht oder so. Also das ist schon sehr, sehr, ich schätze mal, dass auch Duncan auch das zweite Semifinale auch gewonnen hat. Mhm. Ja, und das ist sowohl hier so im Pressezentrum, also das erste Mal dann auch so, man am Bildschirm hier die Probe verfolgen konnte und auch später und jetzt dann auch in der Halle, als das zweite Semifinale, die Live-Show stattfand, alle sind hören auf zu reden und sind jetzt irgendwie dann so ganz bedacht und du kannst halt wirklich dann Stecknadel irgendwie halt fallen lassen hören und alle wollen jetzt hören, ja, bringt er das und so weiter? Ist er wirklich der Favorit? Und viele finden das auch so. Ich glaube, bei den Wetten ist er ja mittlerweile bei 40%. Das ist schon eine gute Verteilung. Also es kommt jetzt natürlich auf den Abend der Abende irgendwie halt an, dass er das wirklich packt. Heute Abend ist ja noch Juryfinale, da stimmen ja dann schon die Jurys irgendwie ab. Da muss er dann auch schon gut sein. Also und alles andere, mit Gottes Hilfe geht es vielleicht nächstes Jahr dann in die Niederlande, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also sagen wir mal, wir können es ja nicht anders sagen, also der ist, glaube ich, zu Recht einer der Favoriten. Ich glaube, ich muss dazu sagen, ich finde, das ist der erste Song, der mich sehr, sehr, sehr berührt und auch viele andere bei einem ESC so sehr berührt, ja, also der wirklich auch irgendwie Gänsehaut macht. Das hatte ich bei einem ESC so in der Form überhaupt noch gar nicht. Also so wie er das da dort performt. Also das ist schon respektvoll, was er da abliefert. Also der ist bestimmt auch nicht leicht zu singen, der Song. Also das ist, Nee, der singt ja sehr hoch und also das ist schon nicht ohne, ne? Ja, als nächstes haben wir Albanien. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass die kreischende Diva aus Albanien gewonnen, also weitergekommen ist. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich mit dem Song selber nicht so viel anfangen kann. Also ich. Nein, aber das ist aber das ist genau dasselbe wie mit Duncan. Die liefert ab. Ja. In Amsterdam ist sie ja auch aufgetreten, wo auch diverse Künstler aufgrund der Technik wirklich auch Probleme hatten. Und sie hat da auch abgeliefert. Also das muss man schon sagen, das sind eben halt auch so gestandene Künstler, die das dann eben halt auch so ein bisschen, die das dann auch können. Und das ist schon, für Albanien hat es mich sehr gefreut, weil Albanien fliegt ja gerne im Semifinale raus. Auch nicht immer gerade mit schlechten Nummern. Aber sie haben halt immer so kleine Schwierigkeiten, sozusagen Gehör zu finden. Und dass sie das geschafft hat, das hat mich sehr gefreut. Tja, als nächstes kommen wir zu einem Land, was wir beide eigentlich hassen, oder? Nee, hassen tue ich das nicht. Hassen nicht, aber sagen wir mal eine etwas differenziertere Meinung zu dem Liedgut aus Schweden haben. Jon Lundvik mit Too Late for Love. Ich meine, der Mann kann singen. Das müssen wir uns, glaube ich, auch gar nicht, müssen wir auch gar nicht schlecht reden. Aber ich finde, es ist halt Schweden, es ist Schwedenpop, was wir da hören. Und ich erwarte eigentlich mehr von Schweden als das, was wir da kriegen. Er macht es nicht schlecht. Er ist auch zu Recht im Finale. Aber mich catcht der Song einfach überhaupt nicht. Also bei mir kommt er irgendwie nicht an. Ich weiß nicht warum. Also irgendwie kann ich damit nicht so viel anfangen. Naja, aber es ist halt gut produziert und auch er ist direkt auf dem Punkt und hat auch so in der Pressekonferenz, manche sind ja dann doch irgendwie in so einer Pressekonferenz irgendwie so ein bisschen gehemmt und so weiter und er überhaupt nicht. Er war dann mit seinen Sängern da auch irgendwie, da saß er auf dem Bauhocker und hat da wirklich so ganz munter parliert und das ist schon, also das ist schon Entertainment, was da Schweden auf die Bühne bringt. Da kann man leider nichts zu sagen. Das ist natürlich eine Geschmacksfrage, aber Schweden ist, das muss man sagen, leider zu Recht auch jetzt im Finale. Also das hätte mich sehr stark gewundert, wenn der Beitrag irgendwie rausgeflogen wäre. Mhm. Und auch Russland wäre genauso. Also Russland ist, er kann, der gute Sergej kann sehr, sehr gut singen, muss man ihm nachlassen. Ja. Auch wenn ich mit der Performance ein bisschen komisch finde, irgendwie, die irritiert mich, weil der gute Mann so oft auftritt. Ich glaube, 10 Mal sieht man ihn auf verschiedenen Positionen und so. Also es ist ein bisschen ein bisschen too much. Also es ist halt fast wie ein Musical, was er da aufführt, ne? Ja, es ist im Grunde genommen wie auch schon 2016, wo er schon mal angetreten ist. Genau. Es ist so, so berechnend auf einen möglichen Sieg irgendwie halt getrimmt. Und es fehlt so ein bisschen das Herz bei dieser Es fehlen die Ecken Auftritt. Und Kanten, oder? Es fehlen die Ecken und Kanten so ein bisschen, oder? Ja, einfach so ein bisschen etwas, was einen dabei berührt. Also es ist einfach nur technische Effekthascherei und das war es ja auch 2016 schon so. Da war es aber noch ein bisschen mehr ein Hingucker, weil das so eine große Projektionsfläche waren, wo dann Teile rauskamen, wo er dann drüber gestiegen ist und so weiter, wo man sich noch gefragt hat, wie machen die das? Und jetzt sind es einfach nur so LED- oder Spiegelwände, wo man ihn dann irgendwo 10-mal auf der Bühne sieht. Und es ist halt nicht so, dass es einen wirklich in dermaßen irgendwie berührt, dass man da wirklich denkt, ja, das ist ein Sieger. Also sagen wir mal so, er ist, glaube ich, so in den Top Ten, glaube ich, dabei. Aber ich glaube, mehr wird das, glaube ich, nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Also ich habe das Gefühl, er singt das so ein bisschen, also nicht runter. Also er macht ja auch Musicals. Und Musical-Sänger haben immer teilweise das Problem, dass sie Gefühle nicht so gut rüberbringen können, weil sie halt irgendwie ein Musical-like singen. Das ist bei ihm auch so ein bisschen. Also er hat irgendwie das Problem, diese Gefühle, die er da transportieren soll, wirklich an jemanden rüberzubringen. Das ist irgendwie nicht echt, also nicht hundertprozentig echt. Das ist so das Problem, glaube ich, an der Performance und an der Art, wie er das macht. Also gesanglich kann er das. Keine Frage, aber es fehlt so wirklich, wie du auch gesagt hast, das Gefühl dabei. Dann haben wir noch Genghis mit Fru aus Aserbaidschan, der eine sehr, sehr interessante Performance hat, finde ich, denn er hat ja zwei Laserroboter, also zwei Roboterarme, die man so aus der Autoindustrie oder sowas kennt, ne? Wo die dann irgendwelche Nähte schweißen, also generell so ein Roboterarm, der eine Projektion macht mit einem Herzen auf seiner, ich glaube, ist das Lederrüstung, nicht Lüstung, aber so Leder, ich weiß nicht, was das sein soll, Lederrüstung, sage ich jetzt mal, so, wo das drauf projiziert wird, ne? Und auch mehrere andere. Man sieht, wo so praktisch sein Herz irgendwie gemalt wird auf der Brust. Ich finde das allerdings auch sehr berechnend. Also stimmlich, aber stimmlich finde ich ihn ziemlich gut. Also das Lied mag ich auch, ist sehr modern. Aserbaidschan macht ja schon auch irgendwie wirklich immer sehr moderne Sachen, aber es ist halt auch sehr auf Sieg getrimmt und mir scheint bei Aserbaidschan auch da so ein bisschen die Rezepte abhanden gekommen zu sein, weil sie irgendwo, glaube ich, noch in ihren alten Rezepten irgendwie so ein bisschen stehen geblieben sind. Also vor ein paar Jahren wäre das sicherlich irgendwie der Burner gewesen. Ich glaube, heute ist es so einer unter vielen modernen Songs innerhalb einer ESC-Line-Up, ne? Ja. Als nächstes haben wir Dänemark, Leonora mit Love is Forever. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass sie jetzt doch weitergekommen ist, weil sie lief ja auch immer so ein bisschen unter dem Radar. Und dass sie mit ihrer sehr, sehr süßen Performance, mit diesem riesigen, riesigen Stuhl dann doch jetzt ins Finale gekommen ist, das hat mich gewundert. Aber es freut mich ein bisschen für Leonora, weil sie eine tolle Message bei diesem Song hat, finde ich. Und was hat Peter Ober gesagt? Das ist ein Lied, was niemals im Kika laufen würde. Aber ich finde es ganz nett gemacht. Also das muss ich denen lassen. Es ist süß und nett und es tut keinen weh. Und ich bin gespannt, welche Platzierung sie machen wird im Finale. Ja, vor allen Dingen ist es gut durchproduziert. Also es ist halt wirklich, man hat nicht viel rumexperimentiert. Eigentlich im Großen und Ganzen ist es wie beim dänischen Vorentscheid, nur dass ein paar Elemente anders sind. Aber ansonsten, ich habe bei ihr auch nicht irgendwie festgestellt, dass sie mal so gut immer oder schlecht drauf ist, ne? Und immer abgeliefert hat und so weiter. Also das ist schon erstaunlich. Also das wird sicherlich auch nicht so im vorderen Bereich verortet sein, aber das ist ein Lied, was gut in die Line-Up rein, sehr unterhaltsam und auch so ganz nett, und die wippen dann da so auf dem Stuhl irgendwie halt rum, und das ist schon alles sehr, sehr nett. Also ist schon ganz gut. Dann haben wir einen Fan-Favorit, sagen wir mal so, Kano mit Spirit in the Sky, das Trio aus Tom Hugo, einer Sängerin und dem Joik-Sänger. Ich habe so ein bisschen, das ist mein Guilty Pleasure, kann man das so sagen? Es gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Gestern haben sie das live ziemlich gut hinbekommen, weil sie hatten auch ziemlich, auch im Vorentscheid ein paar Probleme, und gestern war das live nicht ganz sie auf haben Punkt, es jetzt aber, ja aber lange, es war gut. Sie haben es jetzt lange, lange auch dann geprobt und so weiter. Auch der Joik-Sänger ist jetzt auch mittlerweile sehr gefestigt in seinem Part. Und ich habe es mir irgendwie seit der Einzelprobe, weiß ich nicht, wann sie da, Donnerstag, Freitag oder so, glaube ich, dran waren, da habe ich es mir schön gehört. Also das kann man, also kann man einerseits sagen, es ist so ein bisschen so 90er-Jahre-Pop, aber auf der anderen Seite, irgendwie, es tut niemandem weh, es ist sehr unterhaltsam, sehr entertaining, also kann man gut machen. Das ist, glaube ich, auch das Einzige, was die dürfen, weil es halt echt mit dem Joik nochmal was anderes ist als, man nennt es auch gerne Europop. Das ist schon eine Nummer, die man wirklich auch so sagen kann, okay, es ist okay, und es ist, wie du sagst, es tut keinen weh, und es ist auch etwas, was man irgendwie hören kann, ne? Wo die ganze Halle abgeht, ne? Also es ist schon... ja, mit dem Joik-Gesang hat man natürlich noch so einen gewissen regionalen Kolorit noch, ja, mit drin. Man, genau, weiß, es kommt aus Norwegen. So, sonst wäre es vielleicht, dann hätte es auch aus jedem anderen Land kommen können, dieser Song. So weiß man, okay, das muss aus der Ecke kommen. Er selber ist ja irgendwie auch, glaube ich, Mandatsträger oder so, und setzt sich da irgendwie im Parlament, glaub ich, ja, auch im Parlament, für die Samen da irgendwie mit ein. Also das hat auch ein bisschen Hintergrund. Und die drei passen auch gut zusammen. Also die sind zwar zusammengecastet für dieses Projekt, aber sie verstehen sich sehr gut. Das merkt man eigentlich auch auf der Bühne. Also insofern alles gut. Tja, dann haben wir auch einen Favoriten, und zwar die Schweiz. Luca Haney mit She Got Me. Und der hat die Bude gerockt. Die Leute sind da richtig abgegangen in der Halle. Und es gab Riesen, so Raunen und so. Also es war schon geil, wie der Auftritt war. Der Luca hat abgeliefert und ist auch zu Recht, muss ich immer sagen, zu Recht im Finale. Das hat man der Schweiz schon lange nicht mehr so gegönnt wie jetzt, dass sie jetzt mal wieder im Finale sind. Ja, man vermutet das gar nicht aus der Schweiz, so ein Beitrag. Ne? Nee, also man denkt irgendwie richtig, so südländische Mentalität also das Wahnsinn, was die Schweiz da vor allem auf die Beine gestellt hat. Also ja. Wahnsinn. Und Dieter Bohlen, sein ehemaliger Mentor, hat auch schon gesagt, er sieht gute Chancen, eine gute Platzierung zu machen. Also das ist, glaube ich, auch, der wird, ich denke mal, ich glaube, in die Top 10 bestimmt kommen. Ja, ich glaube, gewinnen wird er nicht. Nee, glaub das glaube ich auch nicht. Ich schätze aber tatsächlich auch so heißer Favorit, so Top 3, Top 4, so irgendwie Top in dem 5, würde ich so sagen, das ist durchaus drin, ja. Ja. Und dann haben wir jemanden dabei, der mich ein bisschen überrascht hat, dass sie weitergekommen ist, und zwar Michaela mit Kamelien aus Malta. Die Performance ist ein bisschen sehr, sehr seltsam. Die haben ja so eine Projektionswand, wo sie mit interagiert und ganz viele bunte, verschiedene Farben irgendwie projiziert werden. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich da hingucke, wird mir schlecht, weil da so viel passiert auf der Bühne und ich weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Also es ist irgendwie, es passt zwar irgendwie zum Song, aber irgendwie ist das too much, oder? Ja, also der Clip war ja auch schon so ein bisschen der verfilmte Otto-Katalog, ne? Also es war alles sehr, sehr mit bunten Kleidern. Also die Sommerkollektion 2019 wird vorgestellt, und das mit Musik. So, und und stimmlich ist es natürlich auch, also ich hätte eigentlich Michaela ganz locker rausgesehen. Also dass man die reingenommen hat, also Hat mich ein bisschen gewundert, aber gut, schade. Also das Einzige, was ich schade finde, wenn nicht weitergekommen ist, ist Österreich. Ja. Das finde ich wirklich, wirklich schade, weil sie hat abgeliefert, sie hat sehr, sehr, sehr, sehr gut gesungen bei diesem schwierigen Song, aber ich glaube, es war einfach zu getragen, zu schwer wahrscheinlich. Naja, man muss leider dazu sagen, das zweite Semifinale war sehr, sehr viel stärker, konnte ja. man ja jetzt auch gerade, wo wir eigentlich jeden Einzelnen fast abgearbeitet haben und gesagt haben, die waren alle auf, der war auf dem Punkt, der war auf dem Punkt. Und das ist natürlich dann auch eine ganz harte Konkurrenzsituation. Mhm. Und nicht, dass Pender da nicht mithalten konnte, aber irgendjemand muss ja dann auch mal fallen, weil natürlich auch so gewisse regionale Vorzüge dann auch eine Rolle spielen. Und ja, vielleicht für Österreich auch nicht aus ganz Europa wirklich genug angerufen haben. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Und vielleicht haben wir das Glück, dass wir dann aus Österreich vielleicht auch ein paar Punkte mehr dann im Finale dann für Deutschland. Das wäre zu wünschen, weil wir ja nicht genau wissen. Ich ahne ja, nichts Gutes. Dann können wir ja gleich mal überwechseln zu Deutschland. Wir sind jetzt heute Nacht um 3 wurde nochmal dann die Reihenfolgen, also in den Pressekonferenzen haben die Finalisten jeweils einmal ihr losziehen müssen, ob sie in der ersten oder zweiten Hälfte stattfinden, und daraufhin hat dann die Produktion dann die genaue Reihenfolge heute Nacht dann festgelegt, und Sisters sind jetzt auf Startposition 1. Ich glaube davor ist Tschechien, danach ist Russland, also kann man das ja schon mal so ein bisschen verorten. Und es hat ein bisschen Verwirrung gegeben. Am Freitag war ja noch so eine Stockfotomäßige Performance mit verschiedenen kleinen Bildern. Am Sonntag war dann die zweite Probe, wo wir dann auch in die Halle durften, und da kommen sich die beiden Carlotta und Laurita langsam entgegen, und hinten auf der LED-Wand sieht man die beiden ganz groß und ansonsten alles letztendlich dann schwarz. Man fragt sich da so ein bisschen, warum man da eigentlich diese Probe am Freitag so hat irgendwie laufen lassen, so unter dem Motto, ja, wir wollten uns erstmal auf der Bühne zurechtfinden und so weiter. Also um das auszuprobieren, hat man ja genug Zeit gehabt. Also es waren locker 2,5 Monate, um da mal zu checken, was könnte man da jetzt machen und was lässt man lieber sein. Deswegen da so eine teure und wichtige Probe, da so einfach so nur so zum Wohlfühlen und Ausprobieren, das fand ich eigentlich tatsächlich irgendwie ein bisschen schlecht. Und es gab jetzt noch vor 2 Tagen das Release des neuen Videos von Sisters. Ich finde, ein bisschen zu spät. Also das hätte man eigentlich ein bisschen eher mal einführen müssen, denn die negativen Nachrichten, die sind jetzt irgendwie gelandet. Und definitiv. Alle ESC-Medien haben sich da jetzt mehr oder weniger schlecht oder neutral über Deutschland irgendwie ausgelassen, und im Grunde genommen kann da jetzt nicht mehr so viel kommen. Ne? Nee, vor allem, weil dieser ganze Eye-Catcher-Faktor weg ist durch die Drehbühne, die nicht mehr da ist, und es ist alles so, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, wir werden keine gute Platzierung haben. Ich glaube, das haben wir ja schon gesagt, wir glauben ja, dass wir da auf der rechten Seite der Tabelle wahrscheinlich ziemlich unten landen werden, weil wir echt unter der Kandare laufen, und es ist alles so erwartbar. Ich befürchte das auch. Das ist alles ein bisschen ungut. Also, und dass wir nach Michael Schulte jetzt wieder so einen Rückschlag haben. Also ich komme mir als deutscher ESC-Fan mitunter ein bisschen wie ein HSV-Fan vor, wo immer so in der einen Hälfte der Saison irgendwie gut gespielt wird und in der nächsten denkst du wieder so, oh nee, und sie schaffen es wieder nicht und steigen jetzt auch diese Saison auch wieder nicht auf, und es ist im Grunde genommen so auch hier wie Deutschland beim ESC. Also es ist halt mal ganz gut und dann denkt man so, oh, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt wissen sie, wie sie in den nächsten Jahren gute Platzierungen hinkriegen. Und es ist wieder Dilettantismus hoch 3, das muss ich mal leider sagen. Und ganz ehrlich, also, und auch diese zweite Probe irgendwie hat es für mich jetzt auch nicht so wahnsinnig rausgerissen, dass ich so dachte, naja. Also. Das Problem war ja auch, sie konnten wohl auch nicht richtig proben, wie ich das ja gehört habe, dass sie sich wenig getroffen haben zu proben. Das merkt man halt auch irgendwie, es ist alles irgendwie nicht stimmig, es passt irgendwie nicht und es kommt nicht so richtig rüber. Und ich glaube, wenn wir eine schlechte Platzierung haben sollten, dann haben wir wieder zu diskutieren und ich glaube, wir diskutieren dann wieder nicht, weil wir dann wieder diese ganzen Kram haben, ach ja, es sind irgendwelche anderen politischen Sachen schuld und so. Also ich glaube, irgendwas muss passieren danach, wenn wir eine schlechte Platzierung haben sollten, denn es muss irgendwie ein Wandel her. Die Frage ist halt, wie der Wandel, der jetzt irgendwie schon 5000 Mal rausgezogen worden ist, so, ja. Weil ja, es wird ja auch schon gerade wieder der neue Kandidat gesucht für den Vorentscheid, für den Vorentscheid. Und ich glaube, man muss sehr, sehr, sehr, sehr daran schrauben. Und ich glaube auch, dass dieser Complete Act beim nächsten Vorentscheid rausfliegen muss und dann nicht mehr dabei sein sollte. Das ist, glaube ich, das. Ja, wir schauen mal, was hier sich da nächstes Mal denn gesucht wird. Ja, ich weiß gar nicht, ist das schon die Deadline jetzt gewesen für die Panel? Das habe ich jetzt nicht mehr so. Also das läuft, glaube ich, noch. Das läuft noch. Aber ich habe auch mitgemacht. Man konnte jetzt irgendwie bei der Umfrage mitmachen und da konnte man die aktuellen Titel irgendwie bewerten, die jetzt auch gerade in der Sendung laufen. Und ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Aber irgendwie muss was an diesem Format passieren. Ich glaube, dass man hat sich selber ein eigenes Bein geschossen mit diesem Complete Act und man muss das, glaube ich, sein lassen. Naja, dann werden wir das nochmal in die Shownotes nochmal reinpacken. Dann könnt ihr da, wenn ihr Bock habt, auch nochmal dafür bewerben, für dieses Panel. Und vielleicht kommt ja dann in der nächsten Saison da wieder mal was Besseres raus. Also wir drücken natürlich auch den beiden die Daumen, das ist gar keine Frage. Das geht auch gar nicht so sehr darum, dass man jetzt irgendwie die beiden Sängerinnen nicht gut findet oder so. Gute Stimmen haben sie. Das Lied ist eher so semi und der Auftritt ist eigentlich im Grunde noch kommerzieller und konservativer. Also insofern, ja, tja. Ich würde mal sagen, wir machen den Sack mal zu. Vielleicht bis auf den Hinweis, dass Madonna jetzt wirklich definitiv am Samstag im Finale als Intervall-Act irgendwie auftritt. Und zwar einmal wird sie Like a Prayer singen. Mhm. Dieses Album, ihr neuer Song Future, den sie dort sozusagen als Weltpremiere beim ESC als Intervall-Act vortragen wird am 14. Juni veröffentlicht. Da ist vor 30 Jahren auch ihr Album Like a Prayer veröffentlicht worden und sozusagen in der Tradition soll das dann halt sein. Und sie tritt mit dem Rapper Quavo auf. Mhm. Und dann werden wir mal sehen, ob sich die 1 Million Euro gelohnt haben, sie dafür zu engagieren. Es gab ja ein ziemliches Hickhack. Man weiß jetzt nicht so ganz genau, ist das so aus taktischen Gründen oder hat es halt wirklich hinter den Kulissen so lange gebraucht, bis Madonna irgendwie ihre Unterschrift unter den Vertrag oder irgendwelche anderen Dinge da eine Rolle gespielt haben. Aber jedenfalls wird sie beim Finale antreten. Genau. Das ist nicht das erste Mal. Ist nicht das erste Mal, glaube ich. Sie hat das, glaube ich, ist schon öfter in Israel aufgetreten. Ja. Dreimal, glaube ich, ist das vierte Mal. Hat auch Konzerte auch schon gegeben. Also so ganz neu ist Israel nicht. Und was meintest du eben, dass wie kam? Ja, ich wollte dann eigentlich überhaupt mal hören, wie wirst du denn jetzt das Finale dieses Jahr erleben? Diesmal das erste Mal mit jemandem zusammen, werde ich das hier mal gucken. Mal gucken, wie das wird. Der ist auch so ein bisschen ESC-affin und ich bin gespannt, wie das wird, weil sonst habe ich das ja immer alleine geguckt und habe dann mitkommentiert. Ich werde diesmal so ein bisschen mich zurückhalten bei den Kommentaren. Also wenn ihr ESC-Kommentar folgt, bin ich diesmal nicht ganz so extrem aktiv. Werde so ein paar Sachen bestimmt auch mal kommentieren, aber die ich mich ein bisschen zurückhalten. Und dieses genaue Gespräch haben wir ja dann am Sonntag, wenn wir live aus Berlin, also nicht eher aus Berlin, sondern unser Sascha in Berlin sein wird und dort wir die Folge nach dem ESC machen werden. Ja, genau. Und dann ist dann dem Wochenende da drauf. Das wird ja jetzt nur eine kleine Folge dann aus Berlin. Und dann das Wochenende drauf machen wir dann nochmal wieder in gewohnter Form, wobei wir jetzt auch schon wieder über eine Stunde reden. Aber das ist dann einfach auch so, weil man dann auch viel zu bereden hat, gerade wenn das große Finale vor der Tür steht. Ja, ich werde direkt dann auch wieder in der Halle sitzen. Ich hatte Karten für alle drei Live-Shows. Und werde dann mal schauen und werde dann Madonna live dann im Stadion erlebt. Ich persönlich hätte natürlich gerne lieber mal Madonna von vor 20 Jahren nochmal irgendwie noch erlebt, aber wie dem auch sei, es ist ja Jammern auf ganz hohem Niveau. Ja, man da für das ja. Geld, das du ausgegeben hast, kriegst du jetzt auch mal noch. Ja, ja, genau. Dafür hat es sich dann, doch gelohnt. Genau. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt, also wenn es jetzt keine Probleme gibt mit meinem Flieger oder wie auch immer, sind wir jetzt am Sonntag, den 19. Mai ab 20 Uhr wieder live auf escgreenroom.de zu hören und dann, wie gesagt, später wieder der Download für alle die, die es dann am Sonntag nicht schaffen und an dem Wochenende drauf, da machen wir es dann nicht live, da produzieren wir dann aber eine Folge, dann wird das Sonntag oder spätestens Montag dann sozusagen so eine Abschlussfolge zur Saison 2019, genau. Zum Eurovision Song Contest irgendwie. Für mich ist es dann heute hier auch das letzte Mal im Pressezentrum. Ich muss mich jetzt langsam schon wieder drauf vorbereiten, wieder zu packen und alles so zu packen, dass gewisse Sachen im Koffer sind, gewisse Sachen wieder im Handgepäck und dann hoffe ich, dass ich dann diesmal möglichst ohne viele Befragungen irgendwie hier wieder außer Landes reisen kann und dann werde ich selber werde dann am Montag dann wieder zu Hause sein, weil ich am Sonntag noch tatsächlich dann den Zwischenstopp in Berlin im Hotel erstmal machen werde. Ja, mir hat es hier wieder sehr viel Spaß gemacht, habe hier wieder auch sehr viele tolle Leute irgendwie kennengelernt. Mhm. Und ich bin mal gespannt, am Sonntag werden wir ja mehr wissen, wo es dann hingeht. Dann kann ich ja auch schon mal die erste Prognose machen, ob ich dann hinfahren werde oder nicht. Mhm. Ich halte mir das ja immer sehr lange offen, also eigentlich immer erstmal mit dem Blick, dass ich hinfahre. Aber das werden wir uns dann entsprechend zu Gemüte führen. Genau. Ja, hast du dann was? Nee. Das war eine tolle Sache, dass wir das erste Mal live sozusagen eine Live-Schalte gemacht haben zum ESC, wirklich dann auch. Sonst haben wir ja immer nur irgendwie so kurze Sachen gemacht oder gar keine Sachen gemacht. Und es war eine tolle Erfahrung, diesmal live zu schalten nach Tel Aviv. Und vielen Dank, Sascha, dass wir das jetzt mal ausprobiert haben. Und ich hoffe, euch hat ein bisschen gefallen und wir hören uns am Sonntag wieder. Ne? Wir hören uns am Sonntag wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss.